Ein Buch ist in Finnland ein Knüller, wenn es sich 100.000 Mal verkauft. Wenn eine Soap 100.000 Zuschauer hat, bist du ein Flop. Wenn du also was zu sagen hast, dann sag es im Fernsehen. Und das wird nicht bloß in eine Richtung aufgenommen. Nicht nur ihr seht den Fernseher, sondern der Fernseher sieht auch euch. Er ist ein riesiges Auge. Ein Glasauge in der Ecke des Wohnzimmers. Und von dort aus schaut er sich um und saugt alles, was geschieht, in sich hinein. Holt es sich direkt von euch. Und nach diesem Prinzip, einzig und allein nach diesem Prinzip, schreibt man Drehbücher. Glasauge, ein Hörspiel von Johanna Sinisalo. Aus dem Finnischen von Elina Kritsukat. Bearbeitung und Regie Annette Berger. Drehbücher schreiben für die erfolgreichste finnische Soap seit Einführung des Fernsehens. Genau das wollte ich. Schon immer. Ein halbes Jahr nach Abschluss des Studiums wurde mein Traum wahr. Jetzt bin ich hier und mische mit. Kennt ihr alle die Glasauge-Vorlesung? Paula hat Dein Viertel erfunden. Die Soap über das Vorstadtleben kommt dreimal wöchentlich zur Primetime und hat regelmäßig über 1 Million Zuschauer. Gut ein Fünftel der gesamten finnischen Bevölkerung. Okay, dann fangen wir mal an. Ich gehe davon aus, dass alle 100%ig mit der Bibel vertraut sind. Die Bibel ist das Wichtigste überhaupt. Was haben wir? Eine rote Mappe mit der Backstory aller Figuren. Aber ich frage mich, ob das wirklich so. Wir sind zu viert, plus Paula. Der Handlungsverlauf ist absolut bibeltreu. Was meinst du dazu, Taru? Ich stimme natürlich zu, wenn Paula es sagt. Mein Name ist Taru. Das heißt so viel wie Sage oder Geschichte. Wir brauchen eine neue Figur. Jemanden, der ein bisschen Chaos verbreitet. Eine Frau. Ein schrilles Single-Ding. Eine, die ein so großes, unstillbares Loch in sich trägt, dass sie alles einsaugt. Eine extrovertierte Grundschullehrerin. Oder Kindergärtnerin. Nicht übel, aber produktionstechnisch schwierig. Wir müssten für jede Folge, in der sie bei ihrer Arbeit zu sehen ist, mehrere Dutzend Kinder besorgen und die nerven nur. Eine Stripperin, die in Jattas Bierbar arbeitet und im Nebenjob ihre Muschi verkauft oder Telefonsex anbietet. Und Ilmarie kreist sich dann auf seiner Polizeistreife, gerade in dem Moment, als sie mit einem der Jungs einen Live-Fick auf dem Boden der Bar hinlegt. Ein deftiger, aber ziemlich schmal zugeschnittener Charakter. Nicht wahr, Kiki? Sonst noch was? Bibliothekarin. Paula starrt mich an, dass mir schwindelig wird. Alle starren mich an. Und dann nicken alle. Langsam wie in Trance. Bingo. Das ginge. So kühl. Ich recherchiere. Trage alles zusammen, was sich über den Beruf des Bibliothekars finden lässt. Ich registriere den Habitus der Bibliothekare und den Slang, der untereinander verwendet wird. Ich entdecke intime Details, Animositäten, Abwehrmanöver und notiere unentwegt kleine Anekdötchen. Und wie heißt die junge Bücherfrau? Alisa. Eva. Siri. Minna. Sato. Sato, genau. Bravo, Kiki. Ein Name voller Anspielungen. Legende. Illusion. Traum. Märchen. Das ist es. Sato reift und wächst in den nächsten Wochen, wird runder und kantiger zugleich. Sie quillt geradezu aus meinen Poren hervor. Wirklich gut, Taru. Hört euch nur Tarus Recherche an. Sie hat den Charakter voll im Griff. Saukühl. Panze hebt den Daumen und zwinkert mir zu. Obwohl ich nie geraucht habe, gehe ich mit ihm auf eine Zigarette ins Raucherzimmer. Aber uns fehlt noch ein kleines Wehwehchen. Sie braucht ein Loch im Herzen. Was ist Satos Schwachstelle? Idolanalyse und konzessiver Effekt? Ein Held ist kein Held, wenn seine Stärke nicht durch irgendeine Schwäche betont wird. Wir werden unserer Sato mal einen richtig schönen, konzessiven Effekt suchen. Ich will die Lösung so dringend finden, dass es wehtut. Ich will, dass sich Paulas Zustimmung wie warme Kleidung um mich legt. Traumata, Verletzungen, Wunden. Übergewicht. Da ist was dran. Das hat Identifikationspotenzial. Not bad, aber kein Übergewicht. Da hätten wir ein Castingproblem. Und da habe ich es. Sato. Diese hübsche und stolze Sato, die noch gar nicht besetzt ist, aber von der wir schon wissen, dass sie schön ist wie ein Star. Weshalb die Zuschauer dringend etwas brauchen, das ihre Identität instabil macht, hat... Akne. Es wird still und ich weiß sofort, Treffer. Versenkt. Bingo. Saugen. Ich vertiefe mich in die Recherche. Acne papulopustulosa. Verschwindet für lange Zeit, um urplötzlich wiederzukehren, vor allem in Stresssituationen. Paula lächelt. Ich erschaffe Satu. Ich kenne Satu in- und auswendig. Ihr Lieblingsessen? Jedes Wokgericht, das mit Ingwer und Basilikum gewürzt ist. Ihr Sternzeichen? Krebs, Aszendent Waage. Welches Haustier hatte sie als Kind? Ein Wellensittich. Zwischen Panzo und mir hat sich ein Spiel entwickelt. Immer wenn er an meinem Arbeitsplatz vorbeigeht, wirft er mir eine Frage zu. Satus Lieblingssport? Badminton. Lieblingsmusik? Chopins Klavierkonzerte, Leonard Cohen, Ismo Alanko. Paula steht neben uns, auf den Lippen das milde Lächeln einer Mutter, die registriert, dass ihr Kind gut mit den anderen Kindern im Sandkasten zurechtkommt. Ich finde es problematisch, dass Kai Jatta seine Schuld an dem Einbruch in ihrer Waage stehen soll. Kai ist doch einfach nur doof, wenn er es zugibt. Weiß nicht. Naja, vielleicht. Prinzipiell ist das eine interessante. Die Party ist durchschnittlich. Eine, wie sie immer veranstaltet wird, wenn eine runde Zahl von Folgen produziert ist. Oder einfach, wenn Freitag ist. Ich trinke zu viel und esse zu wenig. Am Rande meines Sichtfelds tanzen Panzes blonde Mähne und Kikis Rotschopf. Hey, Tara, willst du dir ein Taxi teilen? Sorry, aber ich bleib bestimmt noch ein Weilchen hier. Und du willst dich ja gleich los, oder? Nein, es geht um Panze. Der ist völlig hinüber und will nach Hause, hat aber keine Kohle dabei. Er hat mich gebeten, herumzufragen, ob irgendwer in seine Richtung muss. Aber ich wohne doch ganz woanders. Wieso fährst du nicht mit? Der steht nicht auf mich. Aber du solltest dir das überlegen. Fahr mit. Du kriegst einen Fick obendrauf. Ich? Ja, genau du. Das wissen doch alle, dass Panzer auf dich scharf ist. Das ist nicht dein Ernst. Klar, das wissen alle. Okay, danke. Ich gebe dir dann das Geld am Montag zurück. Kein Problem. Aber ich kann auch hier mit aussteigen. Hier? Ja, ich kann doch mit reinkommen. Taru. Ja? Du bist ein furchtbar netter Mensch, unübertroffen, absolut golden und es macht echt Spaß, mit dir zu arbeiten, aber ich hab nie... Du hast nie was? Ich hab nie irgendwelche Gedanken in diese Richtung gehabt. Wir haben genug an Satu geschliffen. Nun müssen wir überlegen, wie sie unsere Welt eigentlich betreten soll. Satu tritt jemandem auf den Schlips, kennt ihre Position im Gesamtsetting noch nicht und überschreitet eine unsichtbare Reviergrenze. Eine Romanze. Satu verknallt sich bis über beide Ohren in Peto oder auch in Wove und rennt ihrem Schwarm dann mit nasser Muschi hinterher. Eine Blamage. Wir führen Satu mit einer Komödie ein. Sie fällt mit dem Gesicht in eine Riesentorte. Oder provoziert versehentlich irgendein Missverständnis. Sehr gut. Wir werden das kombinieren. Eine Blamage in Sachen Romanze. Als ich den Storyline-Entwurf sehe, wachsen auf meinen Wangen feuerrote Flecken. Sie konnten es doch überhaupt nicht wissen. Und trotzdem. Paula, die neue Storyline rund um Satu funktioniert nicht. Ich habe diese Figur entworfen und ich weiß, dass Satu sich so nie verhalten würde. Angeblich versteht Satu eine Geste Petus falsch, stürmt aus Yattas Bar, um sich ihm aufzudrängen und ihm zu guter Letzt, nachdem sie abgewiesen wurde, durch den Briefschlitz an seiner Wohnungstür laut blökend ihre Liebe zu gestehen. Taro, schau dir doch Satus Charakter mal genau an. Diese Frau ist so anständig, dass sie ein starkes, unterbewusstes Bedürfnis hat, ihre eigenen engen Grenzen zu sprengen. Es könnte sogar sein, dass eine Art Selbstbestrafungsmotiv dahinter steckt. Klar, Paula weiß von jedem einzelnen Charakter, was er denkt, was er sagt und was er macht. Und warum? Es sind alles Paulas Kinder. Jede noch so unbedeutende Figur. So jedenfalls sieht sie es. Der Handlungsverlauf ist absolut bibeltreu. Und ich habe ihn bereits abgesegnet. Keiner kann eine Figur alleine führen. Auch wenn er, wie in deinem Fall, für die Charakterrecherchen die Hauptverantwortung hatte. Hier ist alles Teamwork. Manchmal scheint es mir, als würde Paula die Bibel wie ein Teufel lesen. Als würde sie den Text, der für uns heilig und unanfechtbar ist, immer den eigenen Vorstellungen anpassen. Als würde sie aus den Charakteren Gefäße formen, die sie mal mit Galle, mal mit Blut und mal mit Honig füllt und dem Zuschauer beim Abendmahl durch die Mattscheibe reicht. Vielleicht wäre es ganz gut daran zu denken, dass der Headwriter im Falle von Streitigkeiten stets das Sagen hat. Dafür gibt es ihn ja. Timo kommt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, auch im Winter. Verschwitzt wie er ist, geht er dann als erstes in die Schauspielerumkleide und duscht. Als ich einmal über den Flur gehe, tapst er gerade aus der Dusche und trocknet sich ab. Er hat einen tollen Körper. Gerade als ich das registriere, kommt Paula vorbei. Sie sieht meinen Blick. Ich werde rot. Später stehen Timo und Paula in einer Ecke und quatschen. Sie wirken wahnsinnig vertraut. Die Blicke, die sie austauschen. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Wir haben einen Sponsoring-Vertrag mit einer großen Reederei abgeschlossen. Die zahlen die Kosten für das ganze Kamerateam, wenn wir nur irgendeine Story mit einer Schiffsreise schreiben. Wow. Ist ja irre. Also, wen schicken wir auf den Kahn? Ich finde, das ist die Chance, die Geschichte mit Jatta und Kai voranzutreiben, oder? Timo und Kiki, ihr zwei entwickelt, was zwischen den beiden auf dem Schiff passiert. Okay. Taro, du denkst dir mit Panzer irgendwas Nettes für Sinica aus, was sich in die Haupthandlung einbetten lässt. Sinica könnte denen ja die Reise organisieren. Andererseits gibt das auch nicht viel Action her. Stimmt. Früher gab es ja wenigstens noch den Konflikt zwischen den Schwestern, aber ich glaube, das Thema ist wohl ausgelutscht, oder? Sinica kann sich ja nicht schon wieder mit ihrer Schwester um einen Typ streiten. Ja, diese Romanzen, das ist schon fast wie bei Pavlov. Man denkt reflexartig an Beziehungen. Jattas Bar. Jatta macht eine Seereise und braucht eine Vertretung für ihre Bar. Sinica. Die ist schließlich ein alter Hase in Sachen Kundenservice. Ja, das gibt First-Class-Komödienstoff. Die schicke Sinica und das verkommene Kneipenpack. So kommt sie mal mit Leuten in Kontakt, die sie sonst nie trifft. Zum Beispiel Muammar. Sinica fährt ja nie Bus. Ja, und in der Kneipe ist sie schwer beeindruckt von seiner Alkoholabstinenz und seiner Höflichkeit. Und Ilmarie schaut von der Ersatzbank aus zu. Oh, saukühl. Für eine Seereise haben wir zwei geniale Folgestränge aus dem Ärmel geschüttelt. Geh du zu Paula und erzähl's ihr. Ich rauch mal kurz eine. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Sinica in so einem Schuppen kellnern würde. Vom Typ her ist sie absolut unspontan. Und außerdem sind Jatta und sie nicht mal befreundet. Wieso sollte sie also jemandem, dem sie nur mal Hallo sagt, so einen Gefallen tun? Ziemlich unglaubwürdig. Erst denken, dann planen. Schaut nochmal in die Bibel. Panzer als der Erfahrenere in eurem Team hätte es eigentlich bremsen müssen. Vor nicht allzu langer Zeit apportierte ich Paula meine Einfälle wie ein eifriger Welpe, der auf Streicheleinheiten und Leckerbissen wartet. Inzwischen bin ich verängstigt und wie zugeschnürt, wenn ich mich ihrem Tisch nähere. Sogar mein Magen rebelliert. Taro und ich, Kiki und Panze. Irgendwann kommen Panze und Kiki zurück und präsentieren kichernd ihre Geschichte, in der Satu in Jattas Bar auf Petu trifft. Sich aus purer Scham volllaufen muss. Ja, ja. Und nach dem letzten schiefen Ton einer völlig missratenen Karaoke-Nummer in Ilmaris Arme stolpert. Bingo! Nach sowas habe ich gesucht. Soll sich daraus eine längere Story für Satu entwickeln? Eine Romanze mit Ilmari etwa? Unsinn. Wir führen Satu nur tiefer in die Welt unserer Charaktere ein. Ein kleiner, stiller Bücherwurm, der aller Bildung zum Trotz seine Grenzen nicht kennt. Nicht wahr, Taro? Weil irgendein Typ vom Ton den Laden verlässt, wird mal wieder gefeiert. Wir Drehbuchschreiber sitzen zusammen an einem Ecktisch. Ich hole mir genauso engmaschig Cidre-Nachschub wie Panze. Man könnte Satu so richtig zu einer Comedy-Figur aufbauen, die immer für einen Lacher gut ist. Leute, die Darstellerin der Sinica hat gekündigt. Na, was soll denn der Scheiß jetzt? Woher weißt du das? Hab ich gerade gehört von Tanzkanen aus der Honorarabteilung. Sie lösen jetzt ihren Vertrag auf. Die Schauspielerin bleibt aber so lange, bis wir sie ganz unauffällig rausgeschrieben haben. Tja, der Produzent hat das wohl genauso gesehen wie Paula. Nämlich, dass die Figur einfach nichts mehr hergibt. Und kommt dann anstelle von Sinica ein neuer Charakter rein? Vielleicht brauchen wir gar keinen neuen, wenn schon für den Alten zu wenig zu tun war. Na doch. Ich bin der Ansicht, dass Satu und keiner andere als Satu einen waschechten Gegenspieler braucht. Jemanden, für den Satu nicht das ewige Opfer ist. Jemanden, mit dem es zu echten Dramen kommt. Wisst ihr, der eher auf Augenhöhe begegnet. Aha. Mhm. Eine richtig starke Persönlichkeit, einen ebenbürtigen Antagonisten, dessen größtes Glück es ist, andere zu manipulieren. Der nichts mehr hasst, als wenn jemand kommt und ihn in Frage stellt und sich auf dem Terrain breit macht, dass er sich abgesteckt hat. Mann oder Frau? Na, eine Frau natürlich. Bei einem Mann wäre ja allen sofort klar, dass sie sich ineinander verlieben. Im Fernsehen wird ja aus allen Männern und Frauen, die sich zuerst gehasst haben, irgendwann ein Paar. Das ist ja quasi ein Naturgesetz. Ja, stimmt. Aber was für eine Lady könnte das sein? Was macht sie? Frau ist Friseurin. Mhm. Im Ernst? Ja, ihr wisst ja, was die Leute so beim Friseur erzählen. Einfach alles. Und deshalb ist diese Figur die Mitwisserin. Sie kann jedes Detail aus den Kunden herauskitzeln, Ratschläge geben, Regie führen. Haargenau so, wie es ihren Absichten entspricht. Nicht übel. Es kommt also nur dieser eine Beruf in Frage, weil sie nämlich mit den Köpfen der anderen spielt. Saukühl, Taro, saukühl. Scheiße nur, dass nicht sicher ist, ob es vom Budget her klappt, aber ansonsten gekauft. Deinen Namen habe ich auch schon, sie heißt Rita. So, jetzt hole ich mir noch ein Zierre. Hey. Hoppla, was fällt denn da dem Timo in den Schoß? Entschuldigung? An dieser Stelle reißt der Film. Wir werden also auf Seneca verzichten. Das ist natürlich ein ziemlicher Einschnitt, aber man kann es auch als Herausforderung betrachten. Herausforderung? Wenn ich richtig informiert bin, hast du bereits eine Idee für einen neuen weiblichen Charakter. Friseurin? Ein perfekter Vorschlag. Und einen Namen. Rita. Ein schöner Name. Ein bisschen exotisch und ein kleines bisschen böse. Sehr gut. Taro. Man kann es auch als Herausforderung betrachten? Weiß sie, als wessen Spottbild ich Rita geboren habe? Weiß sie, dass ich immer Angst vor dem Friseur gehabt habe? Weil ich es hasse, wenn man meinen Kopf anfasst. Komm schon, Paula. Du weißt doch 100% was Sache ist. Klar. Trotzdem ist das hier Teamwork, mein Lieber. Mein Lieber. In der Mittagspause habe ich einsam in der Küche meinen Mikrowelleneintopf gelöffelt, während Timos Nase fast in Paulas Strahlelocken versank. Jedes Kichern von Paula, jedes Lachen von Timo, ein Schlag in meine Rippen. Rita ersetzt Seneca. So weit, so gut. Allerdings ist der Zuschauer dann mit einem ziemlichen Überangebot an Frauen konfrontiert. Aber ich hätte da eine Idee. Ein neuer Mann bei Radio Village Voice. Tommy. Ein Moderator, in den die Frauen sich allein beim Zuhören verlieben. Produktionstechnisch wie dramaturgisch sehr effizient. Satu. Obwohl sie Tommy noch nie gesehen hat, ist sie von seiner Stimme wie verhext. Genau in die Richtung habe ich auch gedacht. Als Tommy in die Bibliothek kommt und Satu ihn sprechen hört, checkt sie, dass ihr Traummann vor ihr steht. Endlich. Und dann kann Satu nicht an sich halten und schlägt sofort vor, ihm im Hinterzimmer die Erstaufgaben zu zeigen. Aber stopp! Du vergisst zwei Dinge. Zum einen, dass Satu verflucht schüchtern ist. Aha. Bei der Peto-Episode war sie noch die besoffene, beinespreizende Bumsmieze. Und zum anderen, Tommy und Rita werden gleichzeitig in die Serie eingeführt, weshalb der Fokus erst einmal hier liegen sollte. Du meinst also? Genau. Es könnte doch sein, dass die beiden sich schon von irgendwo kennen. Dass sie irgendetwas verbindet, eine gemeinsame Vergangenheit. Das bleibt aber erst einmal ein Geheimnis. Und was ist mit Satu? Satu verliebt sich natürlich bis über beide Ohren in Tommy. Oh nein. Nach der Misere mit Peto ist sie zwar ein bisschen verunsichert, aber unser armes Häschen deutet jedes freundliche Lächeln sofort als großes Liebesversprechen. Sie gehen Kaffee trinken und Satu bildet sich prompt ein, dass Tommy ihre Gefühle erwidert. Obwohl seine wahren Interessen völlig anders gelagert sind. Exakt. Die klassische Situation. Der Zuschauer weiß mehr als Satu, nämlich dass Rita diejenige ist, die Tommy sicher an der Angel hat. Nur die bedauernswerte Satu checkt wieder mal nichts. Also werden, wann immer Rita und Tommy sich begegnen, regelmäßig Andeutungen eingestreut, dass die beiden sich von früher kennen und mehr über den anderen wissen als der Zuschauer. Die beiden wissen sogar mehr voneinander als wir Drehbuchschreiber über sie. Dies ist eine Ausnahme. Wir müssen die Figuren aus dem Ärmel schütteln, improvisieren. Die Charaktereigenschaften stets den dramaturgischen Anforderungen anpassen. Schließlich haben die Figuren nicht so einen Vorlauf wie Satu. Professionelles Agieren mit Spielraum nennt man das. Nennt Paula es. Ich bezeichne es als Willkür. Ich habe beschlossen, dass wir eine Mitbewohnerin bei Satu einziehen lassen, der sie sich anvertrauen kann. Und wenn das kleine Kätzchen, das wir als Satus Cousine casten, gut Satus ist... Satus Cousine? Ja. Es ist wichtig, dass Satu sich die Person nicht aussuchen kann, sondern mit jemandem zusammenleben muss, der ein ganz anderer Typus ist. Die Cousine könnte sich ja Knall auf Fall aufdrängen, ohne dass Satu protestieren kann. Ursprünglich will sie nur vorübergehend bleiben. Dann werden aber ein paar Monate draus. Ja, auf diese Weise kommt auch wieder Drive in unser Teenie-Department. Neues Babe bringt sofort Leben in die abgeschlaffte Atmo. Klar, eine frische Muschi mischt die Karten neu. Die kleine Cousine... Elise? Aha, also Elise könnte sich in Satus Wohnung breit machen und in ihren Sachen wühlen und die Ordnung unserer kleinen Büchermaus mal so richtig auf den Kopf stellen. Und weil sie vom Kuhkraft kommt und vom Großstadt... Weiß Paula von Annas Anruf vor 3 Tagen? Drehbuchabteilung Taru Kumala? Tare? Anna! Tare, ich brauche einen Platz zum Schlafen. Ich bin hier in Helsinki. Nur für ein paar Tage, bitte. Wissen Mama und Papa, dass du hier bist? Habt ihr euch wieder gestritten? Ja, aber hör mal, ich habe schon 3 Firmen angerufen wegen eines Jobs. Aber du weißt ja, wie schwer das ist, wenn man keine Ausbildung hat. Da ist es wohl besser, vor Ort zu suchen. Bin ich. Sieht ganz so aus. Die Storyline rund um Elise schreiben Kiki und Panze. Wir hatten neulich schon ein Brainstorming. Elise ist verdammt streetwise und sie steht unter dem Druck, schnell Arbeit finden zu müssen. Ja, wäre doch geil. Elise bringt Satu dazu, ihr einen Job zu verschaffen. Wenn Elise dann nämlich Mist baut und gefeuert wird, ist zum Teil Satu schuld. Ja, das gibt einen pikanten, polyoptionalen Plot. Dazu die gesamte Gefühlspalette. Erst Hilfsbereitschaft und Loyalität, dann Schuld, Mitschuld, etc., etc. Die ganze Bandbreite. Wer ist die Tussi auf dem Bett mit den Gurkenscheiben im Gesicht? Satu, aber eigentlich sollte sie in dieser Szene staubsaugen. Soll es komisch sein, wie sie aufspringt und die Gurkendinger rumfliegen? Ja, sie ist nervös, weil sie glaubt, Tommy steht vor der Tür. Aha. Da bin ich. Sieht ganz so aus. Mach aus. Das habe ich nicht geschrieben. Ich glaub's nicht. So also werden Drehbücher geschrieben. Man pickt hier und da was aus seinem eigenen Leben heraus und schiebt es einfach den Figuren unter. Das ist ja lächerlich. Das kann ich auch. Suski wurde gefeuert. Die Produktionsassistentin? Ja, wurde auch Zeit. Jeder hier war mit ihr unzufrieden. Wenn du also jemanden weißt, der einen Job sucht? Ich bin live dabei, als Anna es fertig bringt, den Kaffee ohne Filterpapier zu kochen. Gott sei Dank weiß außer dem Personalchef niemand, dass sie meine Schwester ist. Aber nach einer Weile macht sie sich. Ständig sehe ich sie den Flur auf- und ablaufen, beladen mit Thermoskannen, Brötchen, Requisiten und Drehbuchstapeln. Die Leute mögen sie. Hast du das geschrieben heute? Die Folge, in der Elise Mist baut? Nein, die ist von den anderen. Ich kenne nicht mal das genaue Drehbuch. War's denn gut? Ganz lustig. Elise ist echt eine Chaotin. Wieso? Heute sollte sie im Magazin putzen und dann wollte sie ihre Punkte und hat alle Bücher ausgeräumt, um die Regale zu wischen. Und was war? Sie hat sich die richtige Reihenfolge nicht gemerkt und die Bücher total unordentlich wieder einsortiert. Perfektes Chaos. Und Satu ist da hysterisch rumgewirbelt und wollte alles ausbügeln und am Schluss war alles nur noch viel schlimmer. Aber echt ganz lustig. Wie geht's denn nun weiter mit Elise, weißt du das? Nein. Ich weiß es natürlich. Elise wird gefeuert und damit beginnt ihre kleine Jobtournee, bei der sie die wenigen Arbeitsplätze im Viertel abtingeln muss und wahrscheinlich an jedem für Lacher sorgt. Ja, so ist es gewesen. Paula macht ihre Pause mittlerweile fast immer zeitgleich mit Timo und mir. Sie plaudert, gibt Geschichten zum Besten, die vor allem an mich gerichtet sind, denn Timo scheint sie schon zu kennen. Ich entspanne mich erst, wenn sie den Raum verlässt. Ich habe sie mir mal ausgeliehen. Meine konnte ich heute Morgen nicht finden. Bis heute Abend. Schönen Tag noch. Tare? Sag bloß das süße Powerpaket von Assistentin wohnt bei dir. Ja. Ja, sie wohnt bei mir. Das ist nämlich meine Schwester. Tatsächlich? Scheiße, Taro, Mann, es brennt. Die Drehbücher sind vertauscht worden. Paula hat sich die Aufnahmen angesehen und die Schauspieler sprechen einen Text, der so ungefähr der drittletzte Draft ist. Die Übergabe der letzten Version lag doch in deiner Verantwortung. Mir wird eiskalt. Ich bin mir absolut sicher, dass ich die letzte Version schon vor Tagen zum Ausdrucken und Kopieren weitergeschickt habe. Wie üblich an die Produktionsassistentin. Die Welt ist wirklich voller Zufälle, oder? Regelmäßig rufen bei uns Leute an, die sich beschweren, dass wir die Handlung direkt aus ihrem Leben abgekupfert haben, dass wir ihre Geschichte, ihr Leben geklaut haben. Was aber, wenn es zuerst in der Soap passiert, bevor es im echten Leben stattfindet? Wie nimmt Satu es auf, dass ihre Cousine rausgeflogen ist? Was sind ihre Emotionen, ihr Feeling? Ja, irgendwelche Vorschläge? Eine Depression wäre interessant, aber die gibt nur mal wenig Action her. Naja, schuldig fühlte sich auf jeden Fall. Immerhin hat sie Elise ja den Job verschafft und dann ist sie ja immer noch scharf auf Tommy. Und da könnte man doch wieder eine Farce draus machen. Nein, zur Abwechslung könnte sie doch mal irgendwie ernsthaft reagieren, sodass daraus was folgt. Bingo. Sie hat zum Beispiel ein Date mit Tommy, kann aber nicht hin, weil Elises Entlassung so ein Chaos nach sich zieht. Es ist saukühl, so muss es laufen. Immer neue Hindernisse. Dazu der entsetzliche Stress. Und dann kommt der entscheidende Tag, sie hat ein Date mit Tommy. Aber am Morgen dieses Tages schaut sie in den Spiegel und kreischt. Yes! Satos Haut ist übersät mit ekelhaften, weißgefüllten Pickeln. Der Stress hat ihre Akne aktiviert. Anna, so geht das nicht weiter. Du hast keinen Job, keine Perspektive, du hängst hier nur ab und lässt dich gehen. Das geht mir echt auf die Nerven. Und wo treibst du dich nachts immer rum? Lass mich in Ruhe. Das geht jetzt schon wochenlang so. Ich habe mir heute dein Viertel reingezogen. Deprimierend. Satu als Pickleface. Warum? Sie ist echt eine hübsche Frau. Liest du keine Zeitung? Da steht, dass dein Viertel die erste finnische Fernsehserie ist, die da Akne ein Gesicht gegeben hat. Trotzdem. Immer passiert nur was Schlechtes. Also, wir müssen Elise verschwinden lassen. Ja, finde ich auch. Sieh mal einer an. Du hast also eingesehen, dass sich aus dieser Zitrone keinen Saft mehr pressen lässt. Geht Elise zum Studieren irgendwo anders hin? Ach, dann kommen wir in Erklärungsnot, wieso Sato sie nie besucht oder zumindest Kontakt hält. Sie muss schon weit weg. Und Elise hat ein ziemliches Vakuum im Kopf. Sie würde zum Studieren nie nach Peking gehen. Wir wollen sie auch nicht zurück. Die Schauspielerin ist bei den Zuschauern nicht sonderlich beliebt. Ein Comeback würde keinen Mehrwert liefern. Oh, muss also ganz weg. Okay, wie lustig. Wir haben schon lange niemanden umgebracht. Elise schließt sich den falschen Leuten an, schluckt Anjatas tresendubiose Pillen, die sie für Ecstasy hält, irrt am vereisten Meer herum, fällt in eine Schiffsrinne und das war's dann. Die Sachen, die sie am Strand zurücklässt, werden von Satu Pickleface identifiziert. Auch Elises Blut an den Eisschollen. Ich muss etwas tun. Zeit zu handeln. Endgültige Version. Löschen. Meine Fassung, letzte Version. Elise verschwindet, aber eine Leiche wird nicht gefunden. Umbenennen. Geh zu Datei Info. So. Final. Oh, Anna. Ich hoffe, jetzt habe ich dich gerettet. Anna! Anna, wach auf, los! Werd wach! Oh mein Gott, Taro. Wie siehst du denn aus? Du musst jetzt gehen. Jetzt gleich. Hier ist dein Ticket. Du kannst am Bahnhof frühstücken und dann setzt du dich in den Zug nach Tambade. Was du brauchst, schicke ich dir per Post nach. Aber jetzt geh verdammt nochmal, geh. Bin ja schon weg, aber guck mal in den Spiegel, bevor du das Haus verlässt. Du musst jetzt los. Als sie weg ist, schaue ich in den Spiegel. So, eine Grippe. Na dann. Wir haben sowieso das totale Durcheinander hier. Wieso? Was ist los? Panzer hat die Dateien durcheinander gebracht und bei der Produktion ist die falsche Version gelandet. Schon wieder. Naja, aber so ein Riesenunterschied zur vorgesehenen Fassung ist es eigentlich nicht. Nur, dass Elises Kadaver nicht aus dem Meer gefischt wird. Die ist einfach nur verschwunden. Und nach dem Dreh ist die Schauspielerin verreist. Also kein Nachdreh, also wird Elise zwar begraben, aber der Sarg ist leer. Und wir haben das jetzt so gelöst, dass wir Elises blutige Klamotten an einer Schiffsschraube zeigen. Wann bist du eigentlich wieder fit? Weil Paula ist nämlich auch weg. Paula? Ja, zum Krisengespräch abkommandiert. Kein Wunder. Innerhalb weniger Wochen zweimal falsche Drehbücher. Wenn du wenigstens für ein paar Stunden... Klar, ich komme. Ich versuche, die Blicke der anderen zu übersehen, die sich nur als Irritation und Entsetzen interpretieren lassen. Trotz der Abdeckcreme leuchten die Pickel wie Ampeln hervor. Ich tue erkältet. Das erklärt den Schal, der zwei Drittel meines Gesichts bedeckt. Panzer, als der erfahrenste von uns, vertritt Paula. Okay, Leute. Der Produzent hat unsere Änderungen voll akzeptiert. Jetzt müssen wir noch schnell die Fäden für die anderen Storylines weiterspinnen. Ilmari belagert also Sinica, denn Yatta, seine offensichtliche erste Wahl, hängt nach ihrer Schiffsromanze immer noch an Kai. Mhm. Gleichzeitig lernt Sinica Muhammad kennen, als ihr Auto nicht anspringt und sie den Bus nehmen muss. Ilmari wird natürlich eifersüchtig. Und endlich heizen wir die Rassismusdebatte an. Wir arbeiten 11 Stunden am Stück. Zimmern die Storylines für 3 Folgen zusammen und kriegen für 2 Folgen die Dialog-Rohfassung fertig. So, ihr seid ja fleißig gewesen. Panzer, du hast wohl ein bisschen die Kontrolle über diesen kreativen Haufen verloren, nicht wahr? Der Produzent war absolut zufrieden. Ja, der erkennt einen guten Handlungsverlauf nicht mal dann, wenn er ihn in den Arsch beißt. Ihm geht's nur ums Geld. Aber nun gut, was passiert ist, ist passiert. Fangen wir eben nochmal von vorne an und schieben einen neuen Braten in die Röhre. Was hat jetzt höchste Priorität? Ja, ist doch klar. Tommys Schwanken zwischen Rita und Sato muss beendet werden. Sollen sich die Frauen um ihn prügeln? Ritas Rechte landet auf einem Pickel von Sato und... Apropos, der Produzent bittet darum, dass sich die Akne eine Zeit lang beruhigt. Das Schminken ist so aufwendig, dass der Rest der Arbeit drunter leidet. Endlich mal eine gute Nachricht. Ist Tommy nicht langsam genervt von Sato? Erst hält sie ihm ihre Muschi unter die Nase und dann, wenn's zur Sache geht, macht sie sich mit fadenscheinigen Ausreden vom Acker. Wegen der Pickel. Soll er doch endlich Rita nehmen. Mhm. Timo, wenn du Tommy wärst, mit wem wärst du lieber zusammen? Sie haben beide ihre Vorzüge. Rita ist toll, stark, weiß, was sie will und zieht es auch durch. Und sieht super aus. Ja, und Sato ist das genaue Gegenteil von Rita. Schlicht, manchmal etwas lächerlich, ein weltfremdes Naivchen. Andererseits weckt sie den Wunsch, sie zu beschützen. Das habe ich mir schon gedacht, dass unser diplomatischer Timpa sich nicht entscheiden kann. Unser Timpa. Die Vertraulichkeit dieses Spitznamens, den hier noch keiner gehört hat, regt mich irgendwie wahnsinnig auf. Was ist mit Satos emotionalem Zustand? Sie hat gerade einen wichtigen Menschen verloren. Sie braucht jetzt eine verlässliche Schulter zum Anlehnen. Und da kommt für mich einfach nur Tommy in Frage. Taro hat recht. Außerdem passt das doch perfekt zu Tommys Beschützerinstinkt. Saukühl. Und wenn Tommy Rita erklärt, warum es mit ihnen nichts wird, weil Sato ihn viel dringender braucht, dann gibt das eine echt geile Szene. Ja, das wäre auch insofern interessant, weil der Zuschauer grübeln kann, wen Tommy im Grunde seines Herzens wahrhaft liebt. Zur Abwechslung kann ja mal Rita die Jagende sein, die Rachegöttin Nemesis. Von mir aus. Ich bin nicht 100% sicher, aber vielleicht ist das mal eine ganz gute Lektion, wenn ihr später mit dem arbeiten müsst, was ihr angelegt habt. Und so begegnen Sato und Tommy einander. Endlich. In Yattas Bar, in die ein zauberhafter Zufall die beiden geführt hat, singt Tommy ein melancholisches Karaoke-Lied und blickt Sato dabei tief in die Augen. Dann, begleitet von dramatischen Geigen, reicht er Sato eine vollkommene Rose, die er kurz mit den Lippen berührt. Yatta, die alles sieht, alles errät, spendiert eine Flasche Champagner. In dem Moment, als sich die beiden am Ende der Folge zuprosten und sich küssen, bleibt das Bild stehen und es folgen die Credits. Auf unsere erfolgreiche Zusammenarbeit, Taro. Oder soll ich Tare sagen? Nach 4 Bieren erzähle ich Timo verzagt die Geschichte von Anna und wie sehr ich mich um sie sorge. Warst du schon bei der Polizei? Die haben mir gesagt, dass man da nichts machen kann. Anna ist volljährig und es gibt keinen Grund, von einem Verbrechen auszugehen. Ach, du Arme. Er beugt sich über den Tisch und streckt seine Hand aus, will sie auf meine legen. Nein, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Keine Geigen, keine Kerzen und ich trage fleckige Jeans und ein doofes Flanellhemd. Also ziehe ich meine Hand weg, sie schlägt gegen das Bierglas, das seinen Inhalt in Timos Schoß ergießt, ehe es auf den Tisch knallt. Oh Gott! Mann! Entschuldigung, das wollte ich nicht. Schon gut, ist nicht so schlimm. Aber ich schätze, ein weiteres Bier können wir uns sparen. Alright. Sato und Tommy sind nun als festes Paar etabliert. Ihr Glück ist hinreichend beweihräuchert worden. Es muss eine Veränderung her. Na, das Logischste wäre, wenn Rita in Aktion tritt. Wir zaubern einfach ihre und Tommys Vergangenheit hervor, aus der wir ja so ein Riesengeheimnis gemacht haben. Ja. Ich will auf etwas anderes hinaus. Rita weiß genau, dass zwischen Tommy und ihr eine stärkere Bindung besteht als zwischen ihm und Sato, Häschen. Und jetzt ist es Zeit, das zu demonstrieren. Es wäre allerdings ganz nett, mal zu wissen, was für ein verdammtes Riesengeheimnis die beiden nun wirklich miteinander haben. Ja, genau. Wir greifen den Dingen nicht vor. Wir gehen einfach davon aus, dass es diese Anziehungskraft gibt und dass Tommy Satos klammernde Anhänglichkeit und ihre ewigen Probleme irgendwann gründlich satt hat. Und das wäre doch jetzt der ideale Zeitpunkt für einen folgenschweren Fehler. Exakt. Zwischen Rita und Tommy entsteht ein Konflikt und daraus entwickelt sich das große Drama. Rita will Wiedergutmachung für Tommys Fehltritt mit Sato und schon gerät die Sache außer Kontrolle. Das ist es. Rita eröffnet ein Gespräch und will Tommy eigentlich nur fragen, ob das mit Sato sein voller Ernst war. Und dann passiert was echt Krasses. Bingo. Ich hätte da auch schon eine Idee. Wie wär's, wenn Rita Tommys Männlichkeit verwundet? Unbeabsichtigt. Wie? Klemmt sie seine Familienjuwelen in der Tür ein, oder was? Nein, etwas anderes. Wurden physische Behinderungen in einer Soap jemals ernsthaft thematisiert? Naja, die Leute sind schon mal auf Krücken unterwegs, wenn sich ein Schauspieler privat beim Saufen hingelegt hat oder so. Aber ist eine Soap jemals... Ja? Jemals so weit gegangen, dass die Behinderung bleibend ist? Du meinst irgendwas mit dem Rückenmark? Querschnittslähmung oder so? Nein, ich will was Neues, Provokantes. Wir schaffen eine Situation, in der Rita Tommys Bein verletzt. Die Wunde sieht zunächst harmlos aus. Aber dann siedelt sich in Tommys Schenkel ein Keim an oder so etwas und voilà. Ja? Was? Das Bein wird amputiert. Wie? Was? Ja, überleg doch mal, wie neu das ist, wie fresh. Aber es könnte doch auch eine temporäre Geschichte sein, etwas, das auch... Quatsch, nein. Heutzutage gibt es super Prothesen. Ja. Die Vorbereitung und Anpassung könnten in unserer Arztpraxis stattfinden und obendrein würden wir noch Sponsorengelder vom Behindertenverband eintreiben. Tommy tritt dann ganz normal in langen Hosen auf. Er muss nur bei komplizierten Bewegungen ein bisschen humpeln. Und wenn er dann ein paar Staffeln später ein neues Mädel am Start hat und die Hosen runterlassen muss... Bravo, ihr habt's. Saukühl. Entschuldigung, aber wieso denn nicht? Tommy lässt sich die Haare schneiden, weil er abends ein Date mit Sato hat. Als Rita sich an seinem Nacken zu schaffen macht, provoziert Tommy sie, wie sollte es anders sein, mit einer Bemerkung über Sato. Und prompt rutscht Ritas Hand ab und sie schnipst in Tommys Ohrläppchen. Nur ein kleines bisschen, aber Tommy schreit auf und schubst Rita im Affekt beiseite, woraufhin sie die Schere fallen lässt, die mit einem Salto in Tommys Oberschenkel landet. Fortsetzung folgt. Hey, Timo. Bei jedem Wetter mit dem Fahrrad unterwegs. Echt sportlich. Heute Morgen hätte ich beinahe auch den Bus genommen. Aber Gewohnheit siegt. Außerdem würde mir diese halbe Stunde Radeln am Morgen echt fehlen. Wieso humpelst du? Was ist mit deinem Bein? Ach, Sport ist Mord. Kennst du die Leg Press? Hä? Ja, simpel gesagt, man legt sich hin und drückt Gewichte mit den Beinen hoch. Hab mich gestern wohl nicht richtig warm gemacht. Naja, die rechte Wade tut etwas weh. Ich hatte es aber schon fast vergessen. Komisch, dass man das so sieht. Solltest du nicht zum Arzt gehen? Ach, herrje, Taro, das ist doch nur eine Zerrung. Aber kapierst du denn nicht... Nein, tust du nicht. Schon gut. Ich schaffe es gerade noch auf die Toilette. Wäre es nicht an der Zeit, Satos Figur mit etwas Neuem anzureichern? Wäre das jetzt nicht geradezu perfekt? Ja, Sato ist eine Nymphomanin. Nein. Wir müssen das anders aufziehen. Wir hatten in dein Viertel noch keinen einzigen psychiatrischen Fall. Du willst tatsächlich, dass sie verrückt wird? Hm. Aber hallo? Elises Ertrinken und der ganze Agnes-Stress sind doch schon Teile eines größeren Puzzles. Und je genauer man das unter die Lupe nimmt, umso klarer sieht man, dass Sato schon die ganze Zeit auf dünnem Eis unterwegs war. Okay. Naja, wenn Sato die Einzige ist, die das mit Tommys Wunde ahnt, dann wird das für sie wahrscheinlich zu einer Obsession. Und wenn das Beinchen am Ende abgeschnibbelt wird, kriegt sie natürlich den totalen Ausraster. Echt krass. Wann legen wir damit los? Für den Anfang belassen wir es erstmal bei kleinen Symptomen und spitzen es dann synchron zur Verschlimmerung von Tommys Bein zu. Ich hätte noch eine Idee. Das letzte Puzzleteil, das Sato endgültig durchknallen lässt, ist... Denkst du dasselbe wie ich? Elises Körper? Elise? Nee, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht, aber das ist ja noch viel geiler. Sato hat sich die ganze Zeit an die Hoffnung geklammert, dass Elise durch ein Wunder noch am Leben ist und dann, schwupps, hängt im Fischernetz eine aufgedunsene Leiche, an der sich 9 Augen festgefressen haben. Da braucht man nicht mal mehr eine Schauspielerin. Das kann man alles faken. Das Aas ist ja eh schon verwest. Doch, das ist saukühl. Und damit werden alle Schuldgefühle dieser Welt mit einem Schlag zurückverfrachtet auf Satos zarte Schulter. Ja, genau. Das ist genau da müssen wir hin. Das ist richtig. Wunderbar. Wunderbar. Ganz toll. Ich habe eine Vision. Der Cliffhanger der Woche wird Rita, wie sie im Dunkeln vor ihrer Haustür nach dem Schlüssel sucht. Hinter ihr taucht eine bedrohliche Gestalt auf. Eine Hand im schwarzen Handschuh legt sich auf Ritas Mund. Die andere Hand hebt einen stumpfen Gegenstand. Und dann? Dann kommen die Credits. Na und wer soll unser Mann sein? Jedenfalls keine von unseren Hauptfiguren. Die haben wir alle als positiv aufgebaut. Na doch, logisch kann das einer von denen sein. Von Tommy wissen wir doch bisher so gut wie gar nichts. Das passt doch wie Arsch auf Eimer, dass er ein totaler Schizo ist. Sicher hat er noch eine Menge mehr Bad Vibes gegenüber Rita als nur die Sache mit dem Scherenunfall. Moment mal, wie wär's, wenn wir einen ganz überraschenden Twist machen? Rita wird zusammengeschlagen, keiner sieht von wem, und die Person, die in letzter Sekunde zur Stelle ist und den Täter vertreibt, ist Sato. Ja. Damit wäre Rita fett in Satos Schuld. Überlegt mal, was das für Wendungen im Tommy-Dreieck bringt. Ja, gut. Und außerdem bleibt immer noch die Möglichkeit, dass Tommy der Psycho ist. Klar, das können wir locker später entscheiden, wenn Rita im Krankenhaus liegt. Ich find's super, wenn Rita mal Kloppe kriegt. Ja, hört sich saukühl an. Wir denken alle ein Wochenende lang drüber nach. Und jetzt ab auf einen Drink. Die obligatorische Freitagabendparty. Ich strecke mein Bein aus und befördere Paulas Handtasche unter einen Sessel. Volltreffer. Paula muss also garantiert noch da bleiben und herumsuchen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sie als eine der Letzten gehen, wenn nicht als Letzte. Denn keiner wird freitags nach 23 Uhr bei steigendem Alkoholpegel auf jemanden warten wollen, der seine 7 Sachen sucht. So, ciao Leute, ich geh dann mal. War ein langer Tag. Schönes Wochenende. Das Gitter am unteren Ende der Treppenstufen ist schon halb verschneit, die Ritzen beinahe ausgefüllt. Ich stemme einen großen Eisklumpen aus einer Schneewehe, zertrete ihn auf dem Rost zu Füllmaterial und schon ist die Fläche eine einzige Rutschbahn. Taro, oh Taro, oh mein Gott. Der Mann vom Wachdienst hat Paula in der Nacht von Freitag auf Samstag im Schnee gefunden. Die ist ausgerutscht. Sie hat einen Schädelbruch und wird im künstlichen Koma gehalten. Die ist mindestens für einen Monat weg. Und kann sein, dass die auch nie wieder zurückkommt. Und wie geht's jetzt weiter? Wer sollte schon für den Headwriter einspringen? Das dauert doch Wochen, ehe man alle Backstories und Hintergründe kennt. Timo hängt bleich in einem Sessel. Sein rechtes Bein ist ausgestreckt, als wäre das Knie steif. Wir haben auch früher schon ohne Paula gearbeitet. Ja, für 2 Tage. Aber irgendjemand muss ab sofort die Verantwortung übernehmen. Ach, ist doch egal, wer Headwriter ist. Ist doch sowieso Teamarbeit. Ja, aber derjenige kriegt verdammt viel mehr Kohle. Aber das ist doch jetzt nicht unser Hauptproblem. Wir müssen nächste Woche was auf dem Tisch haben. Erinnert ihr euch an das, was Paula mal gesagt hat? Der Produzent ist im Grunde nur am Geld interessiert. Also, wir können ihm doch sagen, dass wir das im Team erledigen. Uns vielleicht mit dem Chefposten wöchentlich abwechseln. Da spart er einen großen Gehaltsposten. Hm, ja, stimmt. Saukühl. Das Headwriter-Kollektiv. The Fabulous Four. Naja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, das echte Leben heranzuziehen, aber naja, durch Paulas Unfall ist mir eine Idee gekommen. Wie wär's denn, wenn Rita auf der Intensivstation im Koma liegt? Ja, und wo bleibt da die Action? Na, wir können doch nicht ewig auf Ritas Angst vor dem Täter herumreiten. Und wenn Rita doch wieder zu sich kommt, aber ihr Gedächtnis verloren hat? Das ist gut. Dann müsste sie alle wieder neu von vorn kennenlernen. Ja, hat schon mal jemand so eine clevere Handlungswiederholung in eine Soap eingebaut? Die Schauspielerin kriegt kein festes Gehalt und wird nach Drehtagen bezahlt. Da wird sich der Produzent freuen, wenn er sie mal eine Zeit lang los ist. Ja, logisch, das können wir machen. Also, ab ins Koma mit Rita. Und was ist mit Tommys Bein? Na, zum Glück haben wir das noch nicht vorangetrieben. Ich meine, wir können ja schlecht an der zentralen Figur eine Riesenkrise aufdrücken, wenn gerade erst Rita ihr Fett abgekriegt hat, ja, oder? Das war... Anna! Komm zurück! In den nächsten Wochen klappere ich die Internetcafés und Bibliotheken ab, logge mich unter diversen Namen ein und bringe im Chat eine Diskussion über Elises Rückkehr ins Viertel in Gang. Jetzt schaut mal, was ich aus dem Netz gefischt habe. Hier, es ist unglaublich. Das schreit geradezu danach, dass Elise unter die Lebenden zurückkehrt. War mir gar nicht klar, dass Elise so beliebt ist. Na, dann wissen wir, was zu tun ist, oder? Ja, ich war schon mal bei den Casting-Mädels. Also, die Schauspielerin wäre wieder verfügbar. Für eine finnische Soap wäre das ein echt radikales Ding. Ihr seid eine fleißige, aktive Gruppe und gut im Zeitplan. Hab sogar etwas von dem Spielraum zurückerobert, den wir zwischen Drehbuch und Produktionsabteilung so schmerzlich vermissen. Das Einzige ist, manchmal sind die Bücher nicht so stringent und das liegt am fehlenden Kopf. Das Zeug muss einfach durch das Gehirn einer Person gefiltert werden. Auch wenn wir hier Teamwork machen, es muss einen geben, der für das Ganze verantwortlich ist, der in Streitsituationen das letzte Wort hat. Das wird sich nicht weiter auswirken. Wir sind nach wie vor ein Team. The Fab Four, oder? Ich habe mit mehr Begeisterung gerechnet. Mit einem Eingeständnis, dass es so kommen musste. Dass es gar nicht anders sein kann. Es muss nun mal einen geben, der in Streitfällen das letzte Wort hat. Ich bin der Muttervogel und ihr seid meine Küken. Alles ist einmal vom Glasauge eingesogen worden. Das Glasauge hat dein Wesen, deine Essenz, deine Wünsche und Begierden, deine Schuldgefühle und dein Unterbewusstes gesehen und aufgenommen. Es kaut, verdaut und speit den Stoff wieder aus wie ein Muttervogel. Wieso haben wir nicht als Team über diesen Mord an Rita gesprochen? Ja, genau, bestimmst du das jetzt alleine? Ja, erst verfrachten wir sie ins Koma und dann wollen wir sie umbringen. Ist das nicht ein unglaublich emotionaler Moment? Wenn Elise, die von den Toten auferstandene Elise, herbeieilt und sich an Rita rächt. Ja, wahnsinnig emotional. Wofür? Ja, für ihre Cousine Satu. Wegen all der miesen Tricks und Gemeinheiten, die Rita Satu angetan hat. Warum schauen sich alle so an? Was zum Teufel sollen ihre Blicke bedeuten? Ich bin mir über meinen Plan noch nicht im Klaren. Vielleicht gibt es einen Schlauch, der sich unbemerkt löst. Vielleicht ein Medikament, das versehentlich vertauscht wird. Oder einfach ein Kissen, das sich wie von selbst auf Mund und Nase der Patientin presst. Ich öffne die Tür des Krankenzimmers und sehe als erstes Paulas Kopf, der sich mir zuwendet. Dann sehe ich ihn. Taro. Aus seinen Augen spricht Empathie. Und diese Empathie gilt mir, nicht der blass leuchtenden Gestalt dort im Bett. Ich weiß, warum er hier ist. Er hat sich von Paula losgesagt. Er hat auf mich gewartet. Da bemerke ich noch eine Person neben ihm. Ich erkenne sie nicht gleich. Sie sieht aus wie ich. Anna! Und dann bist du so anders geworden. Zuerst warst du irgendwie schutzbedürftig, still und ein bisschen schüchtern, sensibel. Das bin ich immer noch. Das bist du nicht. Und Anna? Anna? Taro, bitte. Du hast sie selbst aus deiner Wohnung gejagt. Ich wollte sie nur schützen. Wovor? Du wolltest mich höchstens vor dir selbst beschützen. Taro, du kannst einem wirklich Angst machen. Da sitzt du jetzt, ja? Hast geweint, weil deine Schwester so ein Monster ist, oder wie? Und hast die ganze Zeit bei ihm gewohnt? Kapierst du denn nicht? Wir haben erst seit kurzem eine sexuelle Beziehung. Ah ja, das wollte ich wissen. Vielen Dank auch. Anna, ist dir klar, wie besorgt wir alle waren? Ich und Mama und Papa. Timo wollte dir alles erzählen, aber ich hab's ihm verboten. Weil ich ein Monster bin, ja? Ich gehe dann jetzt. Glücklicherweise akzeptiert Paula eure Beziehung. Mir schien, als hätte sie in Bezug auf dich schon andere Pläne, Timo. Taro, mir ist erst vor kurzem aufgegangen, dass du anscheinend die ganze Zeit nicht gecheckt hast, dass... Paula ist seine Schwester. Obwohl sie nicht denselben Nachnamen haben. Sowas kommt vor. Wie Luke und Leia in Rückkehr der Jedi-Ritter. Kein Drehbuchschreiber, der einen Rest Selbstachtung hat, würde einem so eine Wendung auftischen. Deshalb sind sie so gut miteinander ausgekommen. Deshalb diese einvernehmlichen Blicke, die Anspielungen, diese ganze verdammte Vertrautheit. Wir haben schon viel zu lange die Geschichte mit Tommys Bein ruhen lassen. Auch wenn Paulas Ideen nicht alle unsterblich waren, diese mochte ich immer sehr gern. Also, ab mit dem Ding und weg damit. Kommentare? Gegenvorschläge? Also ich finde deine Idee, dass Elise ein zweites Mal fällt und wieder in die Schiffsrinne gerät. Ich meine, ist das nicht zu sehr Wiederholung? Was wäre denn deiner Meinung nach die beste Art, Elise um die Ecke zu bringen? Aber wir haben sie doch gerade mit viel Mühe zurückgeholt. Eine klitzekleine Überraschung und tot ist sie. Erst erzeugen wir den Erwartungshorizont, dann zerstören wir ihn. Ist das nicht der ganz große Clan? Hm. Und wie kommt Elise dann ins Meer? Ein kleiner Schubs aus dem Hinterhalt. Es ist dieser Psycho, der auch schon Rita vermöbelt hat. Da haben wir doch schon monatelang Anspielungen gestreut. Mit dem Gefühl, über sie zu verfügen, schenke ich ihnen mein schönstes, innigstes Lächeln. Dieser Psycho ist Satu. Glasauge, ein Hörspiel von Johanna Sinisalo, aus dem Finnischen von Elina Krizokat. Die Rollen und ihre Darsteller waren Taru Anna-Maria Kurizova, Paula Ulrike Grote, Timo Axel Schreiber, Kiki Jule Böwe, Panze Carlo Ljubeck, Anna Nathalie Spinell, Produzent Peer Augustinski, Dozent Markus Scheumann. Technische Realisation Ilse Siewecke und Steffen Jahn. Regieassistenz Peter Simon, Regie Annette Berger. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009.